Ich besitze eine alte hinduistische Abbildung, die dies genau ausdrückt. Ein Mann liegt mit dem Rücken auf dem Boden. Auf seiner Brust steht eine Frau mit offenem Haar, die einen Dolch ergreift. Es ist Kali, Durga. Ihre Farbe ist rot. Sie ist mittels eines Bandes, das aus ihrem Leib kommt und durch eine sehr kleine Öffnung in den Himmel über ihren Kopf dringt, mit diesem verbunden, ähnlich einem Auge, das sie beobachtet. Das ist der Ausgang und war auch der Eingang. Gleichzeitig ist es die Monade Purusha, jener jemand, der wartend zurückblieb. Es ist von großer Wichtigkeit, verständlich zu machen, dass der Ausgang sich weder oben noch unten in absolutem Bewusstsein befinden darf, sondern in der Mitte des Kreises, wie es uns der Mandala im Selbst lehrte. Deshalb ist das Kreisen der Swastika Levogira, das der Wiederkehr, das uns dahin führt, diesen Ausgang zu finden. Der auf dem Boden liegende Mann ist wie tot. Man könnte meinen, dass Kali ihn wirklich geopfert hat. Es ist aber nicht so, denn der Tod ist nur scheinbar, entsprechend dem mystischen Tod der bereits erklärten Einweihung. Und jene Göttin stellt den Astralkörper des Vira dar, seine wiedererlangte Ella Linga Sarira. Es ist die mit einem Gesicht wiedererstandene Tochter, Sohn des Menschen, der den natürlichen Menschen getötet hat, um dem ewigen, wiederauferstandenen Homo de Coelho Leben zu geben mit unsterblicher Materie von roter Vraya. Es ist auch die Rubedo der Alchemie, die Opera Rosa, und alles wieder vereint durch das goldene Band, das nicht riss beim dritten, das der sechste ist, wie wir sahen, der zur Person eine Persönlichkeit, ein Gesicht erlangte, wir, der vollkommene Mensch, die vollkommene Frau, der absolute Mann und die absolute Frau. Für den Vira befindet sich der Ausgang hier auf Erden in einem polaren Zentrum, wo er den Durchgang zur anderen Erde, die innere, zur hohlen Erde oder Astralkörper der physischen Erde erzwingen muss. Der Ausgang erscheint in den unsichtbaren Städten Asgard, Agartha, Paititi, Elelin, die Stadt der Cäsaren, in Kailas, im Melimoyu, im Meru. Er befindet sich im zweiten Hyperborea, das von Poseidon unsichtbar gemacht wurde, als er es in der letzten Thule am Nordpol, der heute der Südpol ist, mit einem goldenen Band umschlang. Dort befindet sich der Sitzungssaal des Helden Wotans, Valhalla, und dorthin begeben sich die Toten und lebenden Viras. Die im Kampfe fallen, werden von den Walküren und von Wotan selbst in ihren Körpern wiederhergestellt. Das ist die Insel der weisen Frauen und Zauberinnen, die König Arthur heilten. Es ist auch Avalon. Der Devayana, Weg des Nordens jenseits des Grabes der Götter, führt genau zum zweiten polaren Hyperborea, zu seiner uneinnehmbaren, unsichtbaren Festung. Dort in Valhalla werden die Viras symbolisch 3000 Jahre warten, bis sie von neuem ohne Gedächtnis, aber mit demselben Körper, in eine weitere Runde der ewigen Wiederkehr, in den ungeheuren Krieg, den sie mit dem Herrn der Finsternis führen, eintreten. Sie werden wieder zu seinen Gefangenen, sie werden vom Kriege träumen, man wird ihnen eine neue Gelegenheit geben, in einem neuen Santhiansa, welches dasselbe Santhiansa in der ewigen Wiederkehr ist, dasselbe Yuga der Helden. In jener Erholungszeit des Krieges in Valhalla hatte El seine Walküre wiedergefunden und hat sie nun wieder verloren. Nur im Kampfe hier auf der Erde des Demiurg, wenn Ella auch herabkommt und beide siegen, werden sie sich in Ewigkeit vermählt haben und werden für immer aus dem Kreis der Kreise heraustreten können, zum ersten Hyperborea gehend, jenseits von allem, sogar vor Valhalla Asgards, in einem nie geträumten Traum, nicht einmal von den größten Pilgern der Sehnsucht, noch von den erbittertsten Minnekämpfern. Avris vermählt sich mit Aloine auf Helgoland, im Heilland, im Maituna von Amor und, Nos erreichend das doppelte Gesicht, die absolute Individualisierung, werden El Ella und Ella El unterschiedlich wiederhergestellt und haben die Erde des Demiurg synchronistisch verwandelt, einen Ausgang zum Kreis der Kreise öffnend, ihn erfindend. Sie werden zum Nichtvorhandensein des grünen Strahls zurückgekehrt sein. Und wenn auch alles weiterhin gleich bleibt, erscheint es doch, als ob es nicht so sei. Das Erlebnis des Ich, sich als einziges Ich hier auf Erden zu fühlen, befähigt den Vira verzweifelt, die Verwandlung in ein Deviat anzustreben. Im hyperboreischen Zeichen des Erwählten, das es ihm ermöglicht, sich mit seinem Erlebnis im Gedächtnis des Blutes aufzuschwingen bis zur Eingliederung in das Haus der hyperboreischen Familie, zu versuchen, jenseits des Ich zu gehen, ohne es zu zerstören, jene Person, die ich war, bevor ich mich als ich fühlte, im Alter von 2 oder 3 Jahren. Ein Wesen noch älter als mein Großvater. Ein großer Vorfahre, den das Ich, das sich hier verkörpert, auf diesem durch die demiurgische Materie verdorbenen Erdenkörper, stellt den kleinsten Teil der alten Person, zeitlos, außerhalb der Zeit dar, ein Ende des goldenen Fadens, ein Nichts von jenem, der dort, sehr weit entfernt, wartend zurückblieb, wie am Rande einer Quelle. Obwohl das Ich als Ich nur von mir auf Erden gefühlt wird, ist es in Wirklichkeit ein Wir. Denn während es als El oder Ella in das Universum des Demiurg eindringt, so tut es dies gleichzeitig auf den verschiedenen Ebenen der Äußerung auf mehr als einem Stern. Die Monade wird in Fächerform wiedergegeben, wenn auch in derselben Form und mit derselben Figur. Der Gott ist vollkommen und gleich in jedem Teil des Kreises. Nur, dass ich nicht fähig bin, mir bewusst zu sein, in allen Teilen zur gleichen Zeit, gleichzeitig in einem jeden dieser parallelen oder diagonalen Welten des Demiurg. Ich bin es nicht, auch wenn ich gleichzeitig in mehr als einer geboren sein mag und sich in einer anderen dieselbe hier gelebte Geschichte wiederholen kann, mit Abweichungen der Ergebnisse, die jedoch weder die Kraft noch den Sinn verändern. Ich bin nicht bewusst, könnte es aber werden, wenn ich mich zusammenfasse, mich im Maituma von Amor vermähle, die absolute Individualität erreichend, und würde mich dann nicht mehr als ich, sondern als wir fühlen.